Tom Oliveri, genaue Stunde 2, wir rappen uns rein mit Earl Sweatshirt. Hive. Promise hair, Ron, I put my fist up after I get my dick sucked. Quick buck, maybe a gold chain. With that fucking flow, the sister so belittles men. They tentatively tend to turn and go when I am finished. Stone cold, hardly fucking with these niggas. Nigga, listen, the description doesn't fit. If not a synonym or menace, then forget it. In turn, these critics and interns admitted this shit spitted. Just burn like six furnaces, ridded up, fixed. Learning digits and simultaneously dispelling one trick pony miss. Isn't he? One adolescent fucking six nigga energy and cross. Falling down facts like a rich nigga centipede. Crack ceramic and slap a hand out of cash account. Stamping, shouting, thrashing. These niggas done let the cracking out. Crack-a-lacking like snap, crackle, popping your ammo off. Hide your face and throw your flannels off. Sweatshirt, nigga. 87 rooftop, Bronson whipping hoop. These trying boots, raw chronic. Brutus in that booth, double scoop. Hawk vomit up, sub rocking, thud knocking niggas teeth loose. Bruh, I don't fuck with no cops. Rolling with that flow swan. Catch me over stove top. Rapping to that coke rock. Passionless and old jaw clothing with them doors wide open. Dim the flow, lights focus. Like it's nothing, cause it's nothing, bitch. From a city that's recession hit. Stressed niggas can flex metal with pedal to rake pennies in. Desolate testaments trying to stay Jekyllish, but most niggas hide and Brenda just stay pregnant. Breaking news, that's less important when the Lakers lose. It's lead in that baby food, heads trying to make it through. Fishnetted legs for them eyes that she catered to. Ride dirty is the fucking sky that you praying to. So here I sit, I in a pyramid. God spit it like it's true serum in that beer and then disappear again, reappear bearded on top of a leer, steering it into the kids' ear again. Provider of the backdrop music for the crack rock user and the mascot Earl. Rod and a skin kneecap on a black top, salivary glands, lighter fluid for the matchbox striking. Wait, who the fuck you badder than? Boy, oh boy, I'm bad as burnt. Poyo off the grilling shit. Spitter of the little Nick. Nimble Rick rolling bitch niggas. Pick glitter, piff blood. Plus, I pillage shit. 87 rooftop, Bronson whipping hoop. These trying boots, raw chronic. Brutus in that booth, double scoop. Hawk vomit up, sub rocking, thud knocking niggas teeth loose. Bruh, I don't fuck with no cops. Rolling with that flow swan. Catch me over stove top. Rapping to that coke rock. Passionless and old jaw clothing with them doors wide open. Dim the flow, lights focus. Like it's nothing, cause it's nothing. With all that tough talk, bro, we know you niggas ain't about shit. Come around, we gun them down. Bodies piled, Auschwitz. Bulletproof outfits, weapons concealed. Sealed, I'm ready to kill, so tested, all my weapons is real. Selling this, couldn't tell them what the recipe is. Got them wishing that they never gave these weapons to kids. Cheers, send chills up spines of fat bitches at the shows, throwing out sandwiches. Niggas get it how they live, and I live for money. Other words, I'm getting money. Little boy told me when it's time to ride, they'll send it for me. Ain't nobody scaring me, niggas ain't prepared for heat. Tools hit like pool sticks, the way I cue shit. If this was 88, I would've signed a ruthless. 9-4, would've had them walking down death row. First is when the best go, haters what the rest do. Voice inside my head told me what them if they test you. So it's raging water season. That Yampa big as Larry Johnson. Leave your mama seedless. Everybody hard until it's only God they seeing. Kitten soft, but in they songs be trapping hard as Jeezy. I don't believe it, but to each his own. I ain't tripping long as I can reach the chrome. Heat your home like Southern California gas. Police pass, tell them free smalls off. Palm with the heat drawn, strapped up. Long as the chief of police armed. Raised where the beast are, north of the beach. A couple streets past Baby J. Bony niggas spraying K's. Ruger with the pork face. Jewish for the court case. Here to save you niggas from the sorbet. Cold chain. Like it's nothing, cause it's nothing, bitch. Sehr senkrecht. Jetzt der zweite Titel aus der Liste von Tom Oliver Regenauer. Eine Band, die zweimal vertreten ist. Wir hören jetzt erstmal Daddy Rich. Das sind Hijacks. Musik. When there's no more life, crack, his drug is on the block. The devil is the pusher who must be stopped. You're hooked high and dry, that's what it is. Getting money off your soul, that's what it is. Now he's paid by high authorities to give the poor impurities. All politicians are aware and many have a share. Yeah, it's like Wall Street out here. The club scene, a drug-free zone. The drug-free zone means they have their own dealers selling in all the clubs, but if you ask them, we just say no to drugs, okay, man? Here comes Daddy Rich in his white limousine. People come from miles around when he's on the scene. He'll get you high, then you'll fall to the ground. Then you'll find what goes up must come Daddy down. Daddy Rich stands by the school gates, selling to the children. Mistake carries a 9mm for a sure getaway. And who knows how many brothers that he's blown away playing the role with golden zoot suits, collecting payment with an army of brutes. There's a compound found in the home of the guys and the gals in limbo roam that draw skin to the bone. I'm not a bluffer, but your body of late it looks rough. But seduction and my corruption, Daddy drives a limo at your destruction. High roller, no, he's a small fry. The real dealers are executive guys. They're the business type who never seem to be suspected. Why? I'ma tell ya, they're well protected. Hey yo, Daddy Rich, ever since I've been following you, I noticed I've been losing a few things. Like, I've lost my house, my car, my wife, my kids, my brand new shoes, and my silky suit. Hey yo, Daddy, coming to think of it, I've lost everything that ever meant anything to me. All because you didn't lay the straight line on it. I've wasted 16 years of my life at the FBI, the Free Base Institution. Doc laid a straight line on it. Some drugs are inhaled or injected in the arm while the user is engaged in the chemical harm. The drug is a poison that infects the mind, passing through the blood system, and you will find you're dependent on this force that fits on this victim, and it continues its course to destroy you. Throw down your brain. Day to day, let them becomes a strain. You need more crack. As the habit gets stronger, you need more crack to last a little longer. It filled your veins, it killed your brain. Why? You had a habit that you denied, but you overdosed cause you shot too high. And daddy didn't tell you that you could die, just lied, and you got fixed. That son of a Daddy Rich. No more Daddy Rich, no more wine limousine. People came from miles around when they heard the gunshot scream. No one shed a tear when his body laid to rest. just another pusher man with bullets in his chest. Oh no, oh no. Daddy Rich is dead. Oh no, oh no. Daddy Rich is dead. Oh no, oh no. And Hodges hides again. This is reverse, my friend. Sehr geil, die neue Paul Weller in einem 30 Minuten Monster Music Blog auf Radio Marabu. Und dann geht's weiter mit Tom Oliver Regenauer. Alternative music. I haven't found the time to let go. Round and round. under the table. Was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. But if my friends are gone, I kill them and I let them die slowly. Now I'm lonely. Nothing is forever, but forever's always whispering closely. Hello, lonely. Minuten Marabu. Alternative Music. They can tell me what to do when I'm old and gray. Off your high heels, knees.

working the crowd. The final result, I should make it proud. Forgive me asking, I can't help saying, but what you got there, the price you're paying. In the light of day, und kein Ruhestand, davon betroffen Deep Purple und Mandoki Soulmates. Leslie Mandoki, nächstes großes Interview hier auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music, auch in diesen 30 Minuten Nonstop Music Sweep. Steely Dan, Mayer Hawthorne, Alfie Tempelman, Paul Weller, Hijack und Earl Sweatshirt. Und jetzt geht's ab, Tom Oliver Regenauer, die zweite. Hey, krieg den Arsch hoch. Okay. Aber digital. Marabu. Tom Oliver Regenauer zu Gast in der kleinen Audiodatei auf Radio Marabu auf DDR1. Ich darf dich wieder begrüßen. Wir hatten gerade ein bisschen über Hip-Hop gesprochen. Eine Frage hatte ich noch vergessen. Deutscher Hip-Hop, Fanta 4 gar oder eher nicht? Oh. Oh, mach mal kurz. Nein, das gilt bis heute nicht als Hip-Hop bei echten Hip-Hopern. Also das war früher schon Popmusik. Und die erste Platte, da gab es ein paar nette Songs, erst Mudo und Böse. Das hatte so ein bisschen provokanten Flavor, aber mit die da... Warum? Ja, also das ist schöne Popmusik, aber hat mit Rap und Hip-Hop wenig zu tun. Bei der FDJ hatten wir auch was, Electric Beat Crew. Kennst du das eigentlich? Ja, der Name sagt mir was. Ja, gar nicht so schlecht. Für die Zukunft, das hast du deinem aktuellen Buch vorangestellt. Du hast ja gerade schon Optimismus ein bisschen erwähnt. Das möchtest du auf jeden Fall auch weitergeben mit dem Buch. Ja, ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, pessimistisch zu sein, weil da will man uns ja haben. Also das System ist darauf ausgelegt, dass uns umgibt, dass wir ohnmächtig uns fühlen, irgendwie gelähmt handlungsunfähig, ohnmächtig gegenüber den großen Dingen dieser Welt. Aber tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall, wenn man in seinem kleinen Leben, ja, und das ist jetzt nicht, um das Leben irgendwie herunterzuspielen, jeder hat ein einzigartiges Leben und kann in seinem Leben eben alles erreichen und bewegen, was er möchte. Und das sollte man sich überhaupt nicht ausreden lassen, nur weil drumherum permanent ein Angstszenario aufgebaut wird. Egal, ob es Pandemie ist, Krieg oder finanzielle Veränderungen, ja, oder wirtschaftliche Krisen. Am Ende, solange man ein Dach über den Kopf und was zum Essen hat und nette Menschen, die einen lieben oder die man lieben kann, dann ist das Leben eigentlich ziemlich super. Ich glaube, es ist auch wichtig, mit sich im Reinen zu sein, auch mit dem, was man denkt und was man tut. Wobei man natürlich aufpassen muss, wenn es den anderen dann zu sehr nicht gefällt und sie übergriffig werden, hoffen wir, dass es da nicht so schlimm kommt. Wir kommen mal zu dem Buch, eine Sammlung von Texten ist das, die du regelmäßig geschrieben hast, Truman Show. Und da muss ich jetzt mal als DDR-Blödi fragen. Truman Show ist ein Film, habe ich mittlerweile gegoogelt. Aber ich bin so ein richtiger Nicht-Hollywood-Gucker. Erklär mal kurz was über diesen Film. Ja, du, also ich gucke auch, ich habe gar keinen Fernseher überhaupt zu Hause. Also ich gucke sehr wenig Filme. Aber Truman Show ist schön, der ist ja auch schon uralt. Weiß gar nicht, 20 Jahre oder so. Mhm. Oder älter. Mit Jim Carrey. Und ist einfach ein vielsagendes, metaphorisches Bild, wenn man den Film mal angeschaut hat. Also den empfehle ich dir doch anzuschauen. Der ist unterhaltsam und eben sehr vielsagend, weil im Prinzip weiß jeder, Jim Carrey ist der Protagonist und er lebt in einer wunderbar heilen Welt und alles könnte perfekt sein um ihn herum, sein Leben. Und es wissen auch alle, dass sie in einer Fernsehsendung sind, außer er. Weil sein ganzes Leben ab Geburt ist eine live übertragene Fernsehsendung, die man 24 Stunden am Tag anschauen kann. Und er wird erst hellhörig, als ihm irgendwann auf offener Straße bei blauem Himmel ein Scheinwerfer vor die Füße fällt und er so nach oben schaut und sieht halt nichts. Ja? Und dann irgendwann beginnt der Zweifel zu hegen an dieser ganzen Schönheit, an diesem Perfekten, an diesem Aufgesetzten drumherum, dass alles doch so ein bisschen künstlich wirkt und irgendwann versucht er halt auszubrechen und ohne jetzt das Ende zu spoilern, ne? Aber man muss es eh sehen, ja? Also setzt sich dann ins Boot und versucht irgendwie übers Meer von diesem Platz zu entkommen, auf dem er da, in diesem Ort, in dem er ist. Und irgendwann fährt er halt mit dem Boot an die Wand und merkt dann, das ist irgendwie gar kein Ozean. Ja. Und den Rest kann man sich ja dann anschauen. Werde ich wirklich machen. Ich war zu DDR-Zeiten durchaus Cineast, war da so in einer Filmarbeitsgemeinschaft und Hollywood war da für uns weitestgehend ein Feindbett. Wir hatten aber nicht uneingeschränkten Zugriff, es liefen so ein paar Dinge wie E.T., Beverly Hills Cop, Dirty Dancing. Und ich war ein Liebhaber des sozialistischen Gegenwartsfilms. Sagt ihr das überhaupt was vom Genre? Also nicht nur DDR, sondern auch Tschechien, Polen. Die waren ja sehr unterschiedlich. Was in Polen verboten war, konnte in Tschechien durchgehen zum Beispiel. Also ich kenne bestimmt welche, weil meine Frau ist im Filme machen und Animationskunstbereich. Mhm. Aber du, ich bin, also bei Filmen bin ich ganz schlecht. Ja. Ich gucke wenig Filme. Hollywood halte ich für einen Propagandaapparat und ja, das meiste, was man ja, da heute sieht, ist einfach die Zeit nicht wert. Nee. Also da kann ich dir nicht. Nächsten, während wir uns 1988 begegnet, hätte ich dir gesagt, ich lasse mir doch von Hollywood-Märchen nicht die Welt erklären. Aber es ist natürlich so, in diesen Filmen steckt, wie du es richtig sagst, natürlich sehr viel Propaganda. Und ich habe damals auch mal einen Kurzvortrag gemacht über einen Film, den wir nicht sehen konnten im Osten, über den aber sehr viel geschrieben wurde, auch in so Filmheften. Top Gun war das. Und bei Top Gun weiß man ja, das ist die komplette Rüstungsindustrie, die da drin steckt. Und das ist, glaube ich, schon symptomatisch für Hollywood auch. Ja, absolut. Also es ist Predictive Programming. Also da werden Dinge, ich glaube, Edward Bernays, der Erfinder der modernen Propaganda, hat gesagt, Hollywood ist der größte Propagandaapparat der Welt. Das sagt ja eigentlich schon alles. Und klar, Top Gun ist ein Werbefilm fürs US-Militär. Schrecklich aufpoliertes Zeug. Ja, dann noch mit hier Oberscientologe Tom und so, also genau. Ja, nee, also das muss man sich nicht anschauen. Und dann mittlerweile wird ja auch dann, wenn man da was sieht, ja, Netflix oder sonstige Hollywood, da wird diese ganze Vogue Transformationszeitenwende Propaganda ja untergebracht, so unterschwellig. Also das hat schon auch was von Programmierung und Themen vorwegnehmen, ja. Also dass das Thema UFO, Alien oder Technokratie, mhm, Matrix und alle die Dinge da vorkommt, ja, das hat ja Gründe. Das ist auf der einen Seite erscheint einem das, oh, ist sehr kritisch und auch erhellend, ja, aber auf der anderen Seite hätte man jetzt den Matrix-Film nicht gesehen, müsste man sich vielleicht selbst erstmal in der Fantasie ausmalen, was einen da umgibt, statt dass man sofort mit diesem Bild kommt, Truman Show oder Matrix. Ja, das ist natürlich ein schönes Buzzword für Marketing und man kann das gut in eine Kategorie schieben, in eine Schublade und einordnen. Hätte man aber nicht die Einordnung vorweggenommen, dann würde man vielleicht ja auch anders denken. Also das nur als simples Beispiel. Deswegen, je weniger man sich anschaut und desto mehr man liest, desto mehr den eigenen Film im Kopf man produziert, desto kreativer und desto freier sind die Gedanken, glaube ich. Von daher, ja, also meine Mama hat immer gesagt, Fernsehen macht blöd und das ist nicht ganz falsch. Macht das Fernsehen auf, Mama, es zieht. Ein altes Lied von Georg Kaiser, genau. Viele Dinge, die ja als Verschwörungstheorien umhergehen, gab es ja, wie du es auch schon gesagt hast, in Hollywood-Filmen. Da frage ich mich manchmal, warum regen die sich eigentlich über Verschwörungstheorien auf? Die kriegen wir doch richtig reingeblasen. Ja, das frage ich mich auch, zumal wer das immer als Kampfbegriff ventiliert, hat halt von Geschichte keine Ahnung, weil Verschwörung ist eigentlich die Regel. Ja? Also wenn man sich die Weltgeschichte anguckt, ist Verschwörung eher die Regel. Das weiß auch jeder aus seinem einfachen Arbeitsumfeld, wenn man da den Chef loswerden will oder irgendwas anderes. Ja, es wird konspiriert. Man schließt sich mit anderen zusammen, hackt was aus und versucht dann seine Ziele durchzusetzen. Warum sollte das in der herrschenden Klasse bei den oberen 1 oder 0,1% denn anders sein? Die haben sogar noch mehr Mittel, um entsprechende Verschwörungen zu machen. Das war schon bei Königen und Fürsten früher so im Feudalsystem. Das war beim Klerus schon so. Und es ist heute genau das Gleiche. Also die Leute, die alles als Verschwörungstheorie abstempeln, das ist ein Propagandabegriff der CIA, der bei Kennedy so richtig eingeführt wurde nach dem Kennedy-Mord, weil da jede Kritik als Verschwörungstheorie abgetan werden sollte. Damit man ja nicht darauf kommt, dass es vielleicht doch ein interner Job war oder ein Machtkampf innerhalb der US-Eliten, der hat halt davon Geschichte keine Ahnung, weil tatsächlich ist Verschwörung ist die gängige Praxis und nicht die Ausnahme. Du hast gerade die Könige ins Spiel gebracht. Was wären wir denn eigentlich? Hofnarren? Nein, ich glaube jeder, dass, also gut, wenn man das in der Metapher sieht, dann sind wir die Bauern auf dem Schachbrett, die in Kriegen verheizt werden und nichts wert sind, aber ich halte eigentlich jeden für den König seiner Welt und den Regisseur seines Films und genauso sollte man auch leben und sich von niemandem was vorschreiben lassen, weil nur man selbst hat das Sagen und ist ein autonomes Individuum in seinem Film, den man selbst bestimmt und nicht irgendwas außenrum. Man muss sich von der Außenwelt keinen Film aufdrücken lassen oder kein ungewolltes Leben, keine Umstände, die einem nicht passen. Ja. War da der sozialistische Gegenwartsfilm eigentlich klug? Probleme müssen Probleme bleiben. Ja, ich glaube immer noch, dass der größte Kampf im Leben der Kampf gegen sich selbst ist. Ja, also ich glaube, wir sind unser größter Feind. Die Bequemlichkeit, die Sucht, die Faulheit, der Unwille, die Nichtdisziplin, die Ziele, die man hat. Und dann ist doch der innere Schweinehund stärker. Ich glaube, der größte Krieg, den man sein Leben lang kämpft, ist der gegen sich selbst und nicht der gegen die Außenwelt. Und wenn man mit sich im Reinen ist, dann hat man sehr viel erreicht, weil dann ist dieser Krieg nicht so zeitraubend und auch nicht so kräftezehrend. Dann hält man A länger durch, fühlt sich besser und hat ein glücklicheres Leben. Also wer mit sich im Reinen ist und seine roten Linien, seine Prinzipien lebt, der dürfte in der Regel A gesünder und B glücklicher sein. Ne? Also ich produziere auch lieber, deutlich lieber, auch nach wie vor noch Musikstrecken fürs Radio, als konsumiere und spiele jetzt einen Titel, den du produziert hast, den du jetzt natürlich auswählen musst. Dann würde ich sagen, ich nehme für den Anfang der Pandemie hatte ich nicht nur Weltkrieg V3.0 veröffentlicht, das war ja ein alter Song, den habe ich nur remastered im Abbey Road Studio in London zu der Zeit, aber ich habe auch noch mit Craig G, einer Hip-Hop-Legende eben aus New York, einer der ersten Rapper, der so, glaube ich, 88 seinen ersten Song veröffentlicht, mit dem habe ich The Virus aufgenommen, der Virus, und damit ist nicht der Virus Corona gemeint, sondern das Smartphone, aber ein schöner Song. The Virus. For survivors, the only thing's the opposite. Glock 9, M16, loading, locking it. These rations for my fam, I gots to get. See, the government told us that the virus was contained. We should stay inside our houses, we'll be safe and maintained. But shit, they got my neighbor and his whole entire family. Food supply running short, I'll do this for our sanity. Night vision goggles, couple surplus grenades. Anyone comes remotely close, they get in touch today. Gotta make it back or my wife and kids will starve to death. No worry for intruders, my lady will spark a set. That backyard training, she's nice with the pistol aim. Even from a distance, she can load it up. Split your frame, trained with that knife, pliers and screwdrivers. Mankind will survive on, cause we're survivors. I am sitting in the hallway, looking at the door, waiting for someone. I was always here, ready, not knowing where I combination of Rob Zombie and Wes Craven, John Carpenter, Stephen King, Leave Your Chest Caved In, Jason Voorhees, Michael Myers, digging your ear with pliers, lyric shock like crossing negative wires. I dig a shallow grave just to deposit the liars. Blunt force trauma, the screeching of car tires. Malachi, children of the corn, killed them on the farm, dressed them like a scarecrow and stuck them on my lawn. You wanna bring the terror? Come on, man, that's light work. Creeping your dreams like that dude with the hat and striped shirt. Last house on the left, load the shot, kill it, B. When they move, all I hear is paranormal activity. Activity. In my songs, I was always here, my dear, not knowing where I belong. The magic city misses song. The winds are full of fear, feelings on the run, and nobody sheds a tear. Nobody sheds a tear. Nobody sheds a tear. My songs, I was always here, my dear, not knowing where I belong. The magic city misses song. The winds are full of fear, feelings on the run, and nobody sheds a tear. Hängen wir noch mal an Virus ran, Virus of the Mind, Hypernova. The other day, and on it there was this guy, and he was saying, when you let other people tell you what's right, when you leave your instinct and your own truth behind, that's a virus of the mind. That's a virus of the mind. Well, I guess it's kind of like losing your sight. For a second you feel that they might be right, and it feeds the doubts that you have inside, and almost starts to feel like a crime to follow your own rhythm and rhyme. Last night, a lot of people I hadn't seen in a long, long time, and they wanted to know about my life, but making me feel like it wasn't quite right. Like, where's your kids and where's your car? I said, I don't have either, but I have a guitar. And I ended up feeling like I was a freak, so I found some wine and something to eat, and I talked to the dog to pass the time. I told myself I'm doing just fine. It's just a virus of the mind. It's just a virus of the mind. I'm pretty happy. Your tongue, it's in the feeling you got when you feel young, it's in the sound of the beat, it's in the base of your spine, it's in your gut reaction, yeah, every time. They tell you what you should have, they tell you who you should be, it's in the TV and ads and in the magazines. I'm kicking it off like a bug in the breeze, 'cause is anyone out there inside me? I say, is anyone out there inside me? I say, is anyone? Happy, living in my own sweet time, living in my

nicht mal mehr gehen, denn der King sticht in die Sehnen. Den Schiffskapitän, sick in the brain, Netflix und chill mit der Braut vom Sido. Rumfingern beim Film gucken, Daumenkino. Sie will den Spermasprung kaschieren und fragt mich, hast du Handtücher? Nee, aber da drüben steht San Diego, also schwamm drüber. Yeah. Was los, die ganzen arschgefickten Stricher, macht japanische Gesichter. Die Anime-Entwickler, denn Teil 3 setzt noch ein drauf. Scheiß auf zeitgemäßen Sound, wir bringen Sound, damit pushst du dich vom Dreibox-Training auf. Zugedröhnte Hurensöhne machen auf Coca-Schmuggler, doch gehen euch total unter wie Royal Boca. Die letzten auf der Saiyajin-Familie. Deine Kleine liebt den Dreier wie Shakira. Caroline Kebekus macht auch paar Witze, doch wer dich Note fickt, ist zu faul zum Wichsen. Die Huso-Killers, meine Hublot glitzert. Du siehst uns mit dicken Catchen wie Sumo-Ringer. Und du meinst, du kriegst von paar Blowjobs, doch ich krieg von deiner Mutter paar Blowjobs. Zu viele Rapper, die mir zu viel Kies verdienen, auf den Nacken von Franzosen wie Guillotinen. Mach dir für deine lächerlichen Texte Skizzen. Ich mach mir höchsten Stichpunkte beim Test durch Spritzen. Ich will Rapper ficken, fick dein Künstlerstatus. Und wieso heißt du rückwärts Anus? Ja, kalt. Euer Hype ist bald vorbei, ich versprech's diesen Act. Bin wie Bashik das Back und mach Rap wieder Rap. Stress mit uns war ne scheiß Idee. Ich hab euch alle schon gefickt, nur noch einer fehlt. Setz die Krone ab und die Sturmmaske auf. Leg das Zepter zur Seite und die Kugel im Lauf. Durch den Platz im Thron, gegen den Sitz im Benz. Doppel G3, Weg frei. Klick, klick, bang. Ey, yo, der Stehnacken zu breit für die Sturmmaske. Ey, yo, der Stehnacken zu breit für die Sturmmaske. Bruder, bist du bereit? Bruder, ich bin